Es sind befohlene Freunde, sie holen sich Beute, bestohlene Leute, tragen Melonen und Bäusche, sind Personen und Meute. Befohlene Freunde sitzen am Boden in Sträuchern, haben Zitronen und Kräutern. Ein Räuber von heute wohnt nicht mehr in Häusern. Er hat Räubergebäude und bezahlt keine Steuern. Und wenn ja, auf Beamer und Leuchten, denn man hat zwielichtige Freunde in riesigen Räumen. Ein Parallelogramm. Ich bin einkaufen und frage nach Antennenkabel. Kaufe Kaffee, Bohnen, Milch, Brot, Sojasauce, Zartbitter, Schokolade, Möhre, Pochi, Mais und Sahne, Hering, eine Banane. Komm im Nebel nach Hause und das Gameplay ne Pause. Steige aufs Dach im Regenschauer, lege die Kabels aus Mauer, wasserfeste wie ein Taucher, verklebt mit Panzertipp wie ein Klappauter. Sehen meine befohlenen Freunde aus Konsole gesteuert, am Boden gefeuert. Doch Not macht erfinderisch, es sind Kinder hinter erwachsenen Gesichtern. Ich verhindere es nicht, die Situation macht Gewinner erfinderisch. Ob man bei windigem Wetter im Kaffee sitzt oder mit Kaffeeskizz, Sepia-Wappen, die genial waren, wie der Schnurrbart deiner Frau aus Genitalhaaren. Graf Ödeland, was für ein schöner Mann, böser Punch. Frau Köhler, dann wird das halt ein dünner Mann. Ein Hund geht Gassi mit nem pöbelnden Punk. Na, Benny? Du Kunde, ich hab dich wieder gesehen auf Zypern, Alter. Du hast in einem Tierheim gearbeitet. Ja, Buße, ich weiß, dass du den Namen nicht magst, aber du warst das. Mit deinem pöbelnden Punk, ich versöhne mich nicht mit den Vögeln am Strand. Die Möwen sind krank vom Öl aus dem Tank. Ich bin ein vom Ödland an den Strand gelangt und zünde elegant eine Öllampe an und denke eine Weile an meine befohlenen Freunde mit dem Keu in der Hand. An die gestohlene Beute male ein Kreuz in den Sand, da liegt es. Leute, zerreiße die Karte und streu sie in aller Herren Winde an die befohlenen Freunde, dass sie nie wieder finde. Es sind die befohlenen Freunde, sie holen sich Bräute, bestohlenen Leute, tragen Melonen und Bäuche, sind Personen und Meute. Befohlene Freunde sitzen am Boden in Sträuchern, haben Zitronen und Kräuter. Eine Räuber von heute wohnt nicht mehr an Häusern. Er hat Räubergebäude und bezahlt keine Steuern. Ja, und wenn doch, dann auf Beamer und Leuchten. Ja, Mann, denn man hat zwielichtige Freunde in riesigen Räubern. In riesigen Räumen. In der Grauzone. Am Strand.